sie an die Stätte kamen mit Namen Golgatha. Das ist verdeutscht, Schädelstätt. Gaben sie ihm Essig zu trinken, mit Gallen vermischend. Und da es schmeckte, wollte es nicht trinken. Da sie ihn aber gekreuziget hatten, teilten sie seine Kleider und wurfen das Los darum, auf das erfüllet würde, das gesagt ist durch den Propheten. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand haben sie das Los geworfen. Und sie saßen all da und hüteten sein. Und oben zu seinem Häupten hefteten sie die Ursache seines Todes beschrieben, nämlich: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Mörder mit ihm gekreuziget, eine zur Rechten und eine zur Linken. Die aber vorübergingen, lästeten ihn und schütteten ihre Köpfe und sprachen: